Gleich als ich zur Welt kam, hörte ich von den Leuten als erstes das Wort Krise. Dieses Wort ging mir nicht aus dem Sinn. Einige sagten, dass es auf der Welt viele Arbeitslose gibt. Andere, dass man wenig verdient. Und wieder andere, dass das Geschäft flau ist und Teuerung herrscht. Alle diese Sachen sind mir unverständlich. Ich merke nur, dass eines alle Leute nötig haben, auf ihre Schmerzen und Beschwerden ein wenig zu vergessen und sich eine gute Laune zu erhalten. Und da glaube ich mich, nutzbar machen zu können. Ich kann unterhalten und erfreuen, belehren und berichten. Aber da fällt mir ein, dass ich mich ja noch gar nicht vorgestellt habe. Ich bitte dies in Anbetracht meiner Jugend zu entschuldigen. Na, wenigstens werden sich meinen Namen gut merken. Ich bin nämlich ein neues Mitglied der großen Familie Telefunken. Der Radioempfangsapparat Schirmgitter Duplex. Geboren im Celloj bei Pardubice. Neben anderen guten Eigenschaften habe ich, wie Sie sich selbst überzeugen konnten, eine gute Aussprache und eine angenehme Stimme. Die Ursache hierfür ist mein neuer autodynamischer Lautsprecher. Und teuer soll ich sein? Prüfen Sie doch selbst, wie billig ich bin. Wenn Sie mich nehmen, treten Sie in den Kampf gegen die Krise. Und dass ich auch gut singen kann, davon will ich Sie sofort überzeugen. Die Leute und ich pfeif auf die Pleite und ich pfeif auf das Heute, nur Frühling muss es sein. Ich pfeif auf die Sorgen und auf die, die mir borgen und ich pfeif auf das Morgen, nur Frühling muss es sein. Ich und mein Schätzchen, wir fahren ins Grüne raus. Ich weiß ein Plätzchen, dort ist unser Glück zu Haus. Ja, ich pfeif nicht aufs Küssen, denn ich kann es nicht missen. Und ein jeder darf's wissen, nur Frühling muss es sein.